Das sind sie nicht. Die sogenannten Waves. Sie fehlen, wie immer. Die kommen dann. Ja. Das ist nur die Frage der Zeit. Alles klar. Hast du die Check24-Werbung gesehen? Auf TikTok? Ich glaube, es war TikTok, vielleicht war es auch YouTube. Ja, ich glaube, aber ich weiß es nicht mehr. Wo sie am Strand rumgelaufen sind und Leuten, die dieses Check24-Handtuch hatten, glaube 100 Euro gegeben haben oder sowas. Nee, habe ich nicht gesehen. Und dann sind sie weitergegangen, haben sie die Leute gefragt, haben sie den Urlaub, wo sie jetzt hier sind, haben sie den auch über Check24 gebucht? Und wenn dann die Leute das im Handy gezeigt haben, dass der Urlaub da gebucht wurde, haben sie nochmal Geld bekommen. Fand ich richtig gut. Ich habe mir das angeguckt, die ganzen deutschen Touris mit den Check24-Handtücher. Und so eine alte Oma hatte dann so ein Handtuch, wo der Check24-Schriftzug in Gold war und das heißt dann irgendwie, dass die keine Ahnung wie viel schon darüber gebucht hat und die hat dann nochmal mehr bekommen. Und die war so, ja klar, bin ich im Goldclub. Check24 Premium. Fand ich richtig gut. Die ist Check24 Ultra. Ja. Gute Werbung. Aber habe ich nur ein einziges Mal bekommen, aber dafür ganz angeguckt. Eigentlich wische ich sowas weg oder klick's weg, sobald der Countdown abgelaufen ist. Aber so eine Werbung wie das irgendwie, habe ich dann ganz angeguckt. Ja, dann hat es ja funktioniert. Hat richtig gut funktioniert. Ich werde zwar meinen nächsten Urlaub wahrscheinlich dann nicht darüber buchen, aber... Ja, bist du nicht so ein Check24-Typ? Doch, eigentlich schon. Also die ganzen Verträge, Strom und Handy und so weiter, habe ich eigentlich alles darüber gemacht. Urlaub habe ich meistens über Booking gemacht und ganz früher war ich auch, glaube ich, ein-, zweimal im Reisebüro, was auch eigentlich ganz gut war. Ich glaube, wir haben das sogar mal die Community gefragt gehabt, wie die ihren Urlaub buchen, was die für Typen sind. Was bist du für ein Typ? Ah, ich bin Do-it-yourself-Typ. Also alles einzeln, oder ja, was? Ja, entweder, also ich habe jetzt viel Airbnb gemacht, auch in letzter Zeit. Dann jetzt mein nächster Urlaub, den habe ich über Fevo direkt gebucht. Ja, ist auch so, Fevo. Ist genauso wie Airbnb, nur in blau. Okay. Ja. Quasi dasselbe Prinzip. Ja. Ja, ich bin, glaube, ehrlich gesagt, der Airbnb-Typ. Habe ich, glaube, noch kein einziges Mal. Nee, ich habe es noch nie ausprobiert. Ach, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Sachen über Airbnb gebucht. Das war und hat immer gut funktioniert, 1A. Und ist auch einfach, dann direkt in der App mit den Besitzern oder Vermietern zu schreiben und wie auch immer. Und dann, wenn eine Frage hast, schreibst halt Quint in den Chat rein und einfach. Ja, voll gut. Ja. Ich habe auch, glaube ich, von anderen Leuten, die das bis jetzt gemacht haben, immer nur Gutes gehört, dass es immer so, die Leute, die das vermieten, so ganz unkompliziert sind. Und du hast halt meistens irgendeine Wohnung oder irgendwas, wo halt alles da ist, was man braucht. So. Und wenn irgendwas fehlt, dann kommen die vorbei und bringen dir neue Müllbeutel oder neues Klopapier. Das heißt, du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Ja, funktioniert schon gut eigentlich, das System. Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Mach mal. Aber der nächste Urlaub ist wieder Camperurlaub. Ja, dann brauche ich kein Airbnb. Da brauche ich kein Airbnb, das ist ein Riesenvorteil. Stelle ich mich einfach irgendwo hin, wo nichts los ist und dann für einen Nuller wird dann übernachtet. Und in einer viel zu kleinen Küche wird gekocht. Sparfuchs. Richtiger Schwabe. Ja, wenn wir da schon dabei sind, können wir gleich mal ankündigen. Oh. Ja, das machen wir vielleicht zum Schluss nochmal, aber an der Stelle, wenn wir jetzt gerade schon beim Urlaub sind. Wir sind leider die nächsten paar Mal beide im Urlaub, beziehungsweise so im Urlaub, dass es ein bisschen versetzt zueinander ist, aber reicht ja, wenn einer fehlt, dass wir keine Aufnahme machen können. Deswegen sind wir leider in einer weiteren Sommerpause. Ist schwierig, aber es ist halt, ihr müsst auf uns leider verzichten. Wir haben es ja dieses Mal sogar hinbekommen, während ich auf Montage war, dass trotzdem eine Folge gekommen ist und dann auch noch so eine krasse Special-Folge. Ja. Hast dich mittlerweile wieder erholt. Ich wollte dich gerade fragen, bist du wieder nüchtern? Ich bin wieder nüchtern. Ja, es war schon anstrengend. Ich habe mir die Folge dann, glaube auf dem Rückflug wieder von der Montage von Irland aus angehört und da fand ich, hat man es gar nicht so arg gemerkt, dass wir gut einsitzen hatten gegen Ende der Folge. Ja, ich fand auch, dass wir uns gut beherrscht haben, aber man hat uns unsere gute Laune angemerkt, das hat man auf jeden Fall gehört. Wir haben über jeden Namen von dem Getränk einfach ewig lang lachen müssen, obwohl es irgendwann ja fast wieder das Gleiche war, also fast der gleiche Witz, den wir schon mal gemacht haben, einfach nochmal drüber gelacht. So. Ja, ich habe ja auch eine Instagram-Abstimmung gemacht. Willst du die Ergebnisse? Die würde ich gerne wissen, stimmt. Ja. Ich fand vor allem das Slow-Mo-Video hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Ja, ich habe gefragt, was die Leute denn besser finden für Namen. Wir haben ja Batida de Coco am Start gehabt und haben es zusammen mit einem Uso gemischt. Ja. Und dann gab es zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder war es ein Batida de Uso oder ein Uso de Coco. immer noch ein Lacher wert. Ja. Insgesamt haben 6 Leute abgestimmt. Aber es ging 50-50 aus. Echt? Ja, krass. Also es ist nicht entschieden, ne? Ja. Hast du selber abgestimmt? Ich habe nicht selber abgestimmt. Sehr gut. Nee. Okay. Ja, dann sagt dazu, was ihr wollt. Aber ich glaube, das kann man safe auf der nächsten Party auspacken. Batida de Uso, ey. Ich weiß gar nicht, Batida de Coco ist ein Sommergetränk? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also muss man sich ranhalten, wenn da man das probieren will. Da gibt es auch richtig coole Gläser von, das hat der Bachelor immer oder die Bachelorette oder wer auch immer. Waren die früher nicht immer von Amarula gesponsert? Ja, und jetzt ist Batida de Coco. Und die haben dann immer so frische, weiße Gläser, die sind also aus Glas, aber sind halt komplett weiß und dann steht da halt in schwarzer Schriftzug Batida de Uso drauf. Nee, sieht schon gut aus eigentlich. Also würde ich mir auch eins nehmen. Würde ich eins nehmen für die Mische? Ja. Ist halt wie ein Weinglas. So mit aus, so einem ungefähr. Stiel dran. Mit einem Stiel dran, ja. Okay. Und ist halt wahnsinnig groß oben, also kelchig. Ja, kelchig. Kelchig, ja. Ein kelchiges Glas. Ein Uso-Kelch. Ich würde sagen, starten wir mal rein, oder? Ja, ich denke auch. Nicht, dass wir wieder uns in Schnaps-Talk vor, wie sagt man? Verschnapseln. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten San Cruso, dem Podcast für Gestrandete, Folge 81. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo. Sind schon mittlerweile ziemlich weit, was die Folgen angeht. 81, meinst du? Ja, das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt quasi das Schnapsperiment toppen und je nachdem, ob wir zur 90. noch was machen oder erst dann zur 100. müssen wir es vielleicht sogar zweimal toppen, aber ich weiß gar nicht, wie man das Schnapsperiment überhaupt noch toppen soll. Vielleicht hätten wir uns das für die 100. aufheben sollen. Nee, war glaube ich gut so, weil gut in so. Der 100. wird es wahrscheinlich kalt draußen. Mhm. Und dann wäre es voll der Eck gewesen, das ganze Ding drin zu machen. Ja, glaub das war spannend. Haben wir uns, glaube ich, gut überlegt. Vogelgezwitscher hätte das Ganze noch ein bisschen gekrönt. Ja. Aber Regen war aber genauso gut. Aber Regen war auch geil, ja, das stimmt. Auch wenn es in dem Moment nicht so geil war. Da wird uns bestimmt noch was einfallen. Ja. Ich würde sagen, wir sind sehr kreative Menschen. Okay. Ja. Aber so eine Folge kommt schneller, wie gedacht. Deswegen. Ja, 10 Wochen oder beziehungsweise 10 Folgen. Ich glaube, ich scroll mal ganz nach unten. Schnapsperiment ist jetzt als Special abgehakt. Ich habe da noch was stehen. Das wäre vielleicht für die kalte Jahreszeit gar nicht schlecht. Da müssen wir mal drüber reden. Okay, ich bin gespannt. Ja. Was hast du erlebt, während ich weg war? Ja, während du weg warst, war ich unterwegs in der City of Stuttgart. Mhm. Und ich musste mich vorbereiten, beziehungsweise ich musste mich klamottentechnisch vorbereiten auf die kommende Hochzeit, okay, die in unserem Freundeskreis stattfindet. Also war ich anzukaufen. Und Stuttgart war nötig, weil Backnang hat nicht genug Läden oder ja, Ich wollte nicht unbedingt zum Röder gehen, obwohl ich weiß, dass es da eigentlich eine akzeptable Auswahl gibt. Aber ich wollte halt mal woanders hin. Da habe ich meine letzten 2 Anzüge gekauft. Hab gedacht, okay, dann schauen wir halt mal woanders. Und ich hatte eh an dem Samstag Zeit. Zeit und Bock. Ja, Zeit und Bock, ja. So an dem Samstag nach dem Schnapsperiment sogar. Ja, sind ich und meine Freundin sind nach Stuttgart gedüst. Und dann haben wir erst mal geparkt, ganz normal in den Königsbau-Passagen. Und dann haben wir gedacht, ja, wo gehen wir hin? Ja. Dann sind wir zum Bräuninger gelaufen. Aber da war ja eigentlich früher mal, da gibt es so einen Anzugladen, wie hieß denn der? Ich kenne mich gar nicht aus in Stuttgart. Der hat jetzt zugemacht. Ich weiß jetzt durch Zufall gerade so, wo der Bräuninger ist, weil da war ich auch und da gegenüber war so ein Anzugladen da, wo ich eigentlich hin wollte, aber der hat leider zugemacht. Also sind wir halt da rein. Mhm. Und dann war ich da und dann gab es da, musste man erstmal ewig weit laufen, also erstmal 2 Rolltreppen hoch und dann gefühlt 500 Meter lang einmal geradeaus durch zur Anzugabteilung war schon anstrengend dann auch. Und War auch nach heißer dem Schlafsperiment Freitag war es vielleicht anstrengend. Ja, das hat vielleicht auch seinen Teil dazu beigetragen. Und dann gab es zwei Anzugabteilungen. Einmal die für Rich Boys und einmal die Normalo. Dann gab es so einen Verkäufer, der maßlos überfordert war mit den Kunden, die da waren. Und dann hat dann angesprochen und hat dann gefragt, so, hey, ja, ich suche einen Anzug, am liebsten hätte ich einen grauen. Dunkelgrau und ja, er hat sie irgendwas. Hat er gesagt, ja, er hat gerade noch einen anderen Boy am Start, den er schön versorgen will und dann meldet er sich. Mhm. Ja. Aber musste der dann entscheiden, anhand von deinem Aufsehen, in welche von den zwei Abteilungen du besser reingepasst hast? Der hat quasi nur diese eine Abteilung gemacht und dann hat's, also es gab einen Typ, der war in der Normale und es gab einen Typ, der war in der Rich-Gegend unterwegs und dann hat es irgendwie ewig lang gedauert und dann habe ich selber mal rumgeschaut und irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie kam ich nicht so zu einem Anzug, den ich gern anprobieren wollte. Ich weiß nicht, es gab schon einigermaßen Auswahl, aber irgendwie hat nichts so richtig gepasst. Aber hast du die dann alle anprobiert gehabt? Oder ja, ich habe das Jackett meistens schon anprobiert, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Anzug kaufen, da hätte ich gern jemanden, der Ahnung hat und weiß. Ja, ist von Vorteil. Ja, ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber der kam halt nicht, der Typ. Okay. Und der kam nicht und ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Da gab es so ein Hinterkabinett, wo er sich immer versteckt hat und irgendwelche Sachen gemacht hat. Keine Ahnung. Bock mehr, hatte ich auch keinen Bock mehr. Habe ich einen anderen Typ gefragt. Der hat gesagt, ja, er hat gerade auch noch irgendjemanden. Und irgendwann bin ich dann in die Rich-Abteilung gegangen und habe mal den Typ gefragt, wie es denn aussieht. Aber der wollte halt nicht rüberkommen in die Abschaum-Gegend. Er wollte nicht hin. Und dann hat er mir so einen Anzug gezeigt für 1.800 Euro. Aber ich dachte, ja, Alter, wie sehe ich denn aus? Ich hatte so eine gammelige Hose an und einigermaßen akzeptabel. Aber hast du den anprobiert, den 1800? Nee, ganz sicher nicht. Aber dann hättest du wenigstens so gewusst, weißt du, dann kannst du sagen, okay, der kostet jetzt das Zehnfache, trägt er sich oder fühlt er sich auch 10-mal so geil an wie der andere? Ja, wahrscheinlich hätte er das sogar getan. Ja, das hätte halt auch rausfinden können. Aber der hat auch nicht auf den Eindruck auf mich gemacht, als ob er jetzt Bock hätte mit mir da einen Anzug auszuprobieren, weil das ist nicht meins. Wenn er weiß, du bist gar nicht willig, so viel Geld dafür jetzt zu investieren. Das war es ihm nicht wert, seine Lebenszeit. Okay. Dann hat er halt lieber gar nichts gemacht in der Zeit, ja, weil easy. Da war keiner in der Rich-Ding. Weil wenn wirklich jemand, ein Kunde kommt, der einen teuren Anzug will, glaube ich nicht, dass der ins Bräuninger geht. Aber die haben ja die Abteilung da. Ja, für schon. Wen ist die dann? Was ist denn für eine Zielgruppe? Keine Ahnung, aber ich verstehe es ja nicht, wenn da keiner unterwegs ist. Aber wir haben eine andere Gruppe getroffen, die haben wir so ein bisschen angeschaut und so beobachtet. Und die waren ganz hektisch und waren zu viert unterwegs und ein Junge und drei Mädels. Und die haben überall Anzüge gesucht und haben dann Leute gefragt und auch die gleichen Leute und haben sie den Typ immer anzugebracht, hier, nimm mal den und irgendwie habe ich am Rande von so einem Gespräch mit so einem Mitarbeiter habe ich dann gehört, dass die einen Anzug suchen, aber die brauchen den schon in 2 Stunden. Ich dachte, ja, okay, Alter, was hat denn ihr falsch gemacht? Ja, okay, ich brauche spontan jetzt einen Anzug. War auf jeden Fall lustig. Das könnte ich niemals machen. Boah, das sah auch so anstrengend aus. Und boah, wenn du auf Krawall dann irgendwas nehmen musst. Ja, irgendwie sah auch nichts wirklich gut aus, weil er halt auch eine ähnliche Statur hatte wie ich, ziemlich groß, relativ dünn. Mhm. War schwierig da in der Abteilung. Okay. Für ihn und auch für mich. Und auch für dich. Ich glaube, er hat was gefunden, was ihm einigermaßen gepasst oder und gefallen hat. Er hat halt was genommen, was nicht komplett, ja, wahrscheinlich. Was nicht komplett scheiße. So das Beste aus dem, was er gefunden hat, musste er dann, ja, im Endeffekt nehmen. Ist dann ein bisschen traurig halt, wenn du halt nicht den Anzug kriegst, den du eigentlich willst. Ja. Ja. Aber irgendwann hat es mir dann gereicht und ich bin dann halt einfach gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf den Laden, auf den Schuppen. Okay. Dann bin ich halt doch zum Pigel in Kloppenburg und da war ein Typ, der hat mich 1A beraten. Also da war echt, der hatte echt Ahnung, der war wahrscheinlich schwul, okay. Aber das hat nichts zur Sache getan, weil der hat genau gewusst, was er was für Größen ich brauche, was für Schnitte. Es gibt ja Slim Fit, Slim und Double Slim, was weiß ich was, keine Ahnung. Ja, das finde ich cool, wenn die einem die Größe schätzen können, nur weil sie dich sehen. Ja. So. Ja, ich stand so da, dann feste mich an die Schultern, an die Arme, misst du mit seinen Armen so die Armlänge aus. Ich gedacht so, ja Mann, also du. Und genau sowas habe ich gesucht, so ein Typ, der einfach seine Abteilung kennt und weiß, wo welche Anzüge sind, die zu meinem Kunde gerade passen. Und dann habe ich schließlich einen gefunden. Ja, man spart sich ja auch selber voll viel Zeit, wenn der quasi die Unwissenheit, die man selber hat, einfach quasi wettmacht dadurch, dass er sagt, okay, wir haben jetzt das als Option und das, was gefällt dir besser? Okay, probier's mal an und so. Ja. Und jetzt hast du einen dunkelgrauen gefunden? Jetzt habe ich, ja, sehr dunkel. Sehr dunkelgrau. Also einen schwarzen. Schwarz ist schon nett, nee. Okay. Aber es ist auf jeden Fall dunkelgrau. Weil ein schwarzer Anzug sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Sieht ein bisschen nach Beerdigung aus. Ja, genau. Und das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen helleren, aber der hat mir wirklich gut gefallen. Und dann bin ich runter in die Hemdenabteilung. Da war einfach genau so einer. Und der hatte einfach Ahnung von seinem Fach. Und die haben dann immer... der hat auch so mehr verschiedene Kragengrößen gegeben mit gleichem Hemdschnitt und engere Hemden und so und das, was ich Bock hatte. Und dann Hemden mit so geilen Knöpfen. Jetzt habe ich auch eins mit so abgespaced, will ich nicht sagen, aber die Knöpfe, die schimmern so leicht. Oh, und das finde ich eigentlich fresh. Perlmutt. Ja, so. Also ziemlich dunkle, fast schon schwarze Knöpfe mit so einem blauen Perleffekt. Okay. Sieht eigentlich geil aus, muss man aber wirklich genau hinschauen, dass das einem auffällt. Aber ich fand es in dem Moment geil. Und dann haben die, sowohl der Typ oben in der Anzugabteilung als auch der Typ bei der Hemden, die haben dann so Stempel drauf gemacht auf das Preisschild mit ihrer, ich schätze mal, Personalnummer. Mhm. Und der Typ hat einfach seinen Kollege da drauf stempeln lassen und der hat dann Danke gesagt. Weil dann habe ich gedacht, als ob das davon abhängig ist, wie viel Geld sie kriegen oder ob sie eine Lohnerhöhung kriegen, je nachdem wie oft ihre Personalnummer an der Kasse dann abgestempelt wurde. Ja, vielleicht kriegen sie einfach eine Provision da drauf. Ja, genau, habe ich dann auch gedacht. Und der hat dann einfach gesagt, ja komm, lass meinen Kollege hier stempeln. Ich habe mir wahrscheinlich schon genug. Das fand ich richtiger Ehrenmann. Ja, ja, das ist halt dann Ansporn für die wahrscheinlich, dass sie nicht sich verstecken im Hinterkämmerle und einfach nur gucken, dass die Klamotten sauber da hängen oder irgendwas einsortieren und so, sondern dieses Beratungsding, was halt, wie du jetzt auch schon gemerkt hast, brutal wichtig ist, dass die einen Ansporn haben, das als Dienstleistung einem entgegenzubringen und dann halt auch noch was vom Kuchen abhaben. Ja, das war schon geil. Also so eine Beratung ist schon Gold wert. Ja, ich, vor allem bei Anzügen. Ja. Alles andere merkt man ja selber. Ich bin auch froh, wenn ich nicht alleine einkaufen gehe. Ich war an dem Wochenende nach dem Schnapsperiment sind wir für ein Kurzwochenende an die französische Grenze gefahren und dann zu meinem Lieblingskleidungsladenverbund nach Roppenheim zum Style Outlet. Da war so das erste Mal, wo ich so quasi in so einem Kauffieber, was Klamotten angeht, gekommen bin, weil es da halt so ein bisschen andere Marken hat, gerade die ganzen Skaterläden, also so viele sind es auch nicht, sind glaube 3 oder 4 oder so. Aber halt Marken, wo mich da ein bisschen mehr ansprechen. Und früher war ich nicht mal ein Markentyp, deswegen auch interessant. Und wie habe ich es jetzt angefangen zu erzählen? Ich ja gar nicht mehr. Ich verquatsche mich immer in meinen Sätzen. Ja. Aber da war... Hast du was gekauft vielleicht? Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Genau, ich bin am Anfang durch die Läden durch und ich habe mich dann so von Bibi getrennt und gesagt, ja, ich gucke selber, weil sie natürlich in andere Läden reingeht wie ich. Und dann bin ich immer so weiter und dann habe ich gedacht, ah scheiße, jetzt gibt es schon Herbst- und Wintermode und bei den Skatern sind es dann immer Longsleeves, also was ich gar nicht anhab. Und bin dann so weitergelaufen von Laden zu Laden und irgendwann ruft sie mich an und fragt, ja, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon da und dahin. Und dann ist sie, was, wie schnell bist du? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich finde überhaupt nichts. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht musst du mit mir gucken. Mhm. Und so war es dann wirklich auch. Also wenn ich dann noch mit ihr die Sachen durchgegangen bin und so ein bisschen geguckt habe, dann war es wieder irgendwie einfacher. Und dann habe ich tatsächlich auch gerade genug gefunden, dass ich wieder ein bisschen zufrieden war. Deswegen okay. War es dann doch erfolgreich. Aber am Anfang war es echt deprimierend, weil ich es halt gewohnt war vom letzten Mal, dass ich da reingerannt bin und gleich so 2, 3 T-Shirts gefunden habe und dann anprobiert und dann mindestens die Hälfte davon genommen und dann ins nächste und dann wieder genau das Gleiche. Also es sind so lauter kleine, schmale Lädle, sehr überschaubar. was mir ganz gut gefällt. Und da, wenn man durchläuft, könnte man nach 10 Minuten auch wieder rauslaufen. Wenn man, also man merkt gleich, ob es da was gibt oder nicht. Okay. Für einen. Und dann gibt es auch so abgecheckte Outlets wie, was ist, ich finde, der Crocs-Laden ist verrückteste da, dass es einen Laden gibt, wo nur Crocs drin sind. Ja. Kennst du diese Läden, die gibt es auch in meisten Innenstädten, so Icewatch-Läden mit dieser Uhr, wo du so einen drehbaren Rand hast. Kennst du Icewatch? Ich glaube schon. Ja. Aber es gibt doch viele Uhren, die einen drehbaren Rand haben, oder? Ja, aber das war so das Markenzeichen von Icewatch damals. Okay. Und die sind halt so farbig und das so einen eigenen Laden, ich weiß ja nicht. Das ist so weird. Vor allem, was sagen die Leute, wenn sie reingehen, ja, ich hätte gerne eine Uhr. Ah ja, dann sind sie ja hier genau richtig. Genau, wir haben hier Uhren. Ja, was hast du denn gekauft? Hauptsächlich T-Shirts, ich glaube 5 oder 6 T-Shirts, auch größtenteils einfarbig, wo halt so leichte Aufdrücke drauf sind von irgendwelchen Marken. Und ein Pulli und neue Schuhe. Diesmal das erste Mal ein komplett weißes Paar Schuhe gekauft. Patrick. Style. Aber schon einfach dreckig. Einfach vom Ausziehen, wenn man hinten mit der Spitze von seinem Fuß, bin ich halt gewohnt, dann an der Ferse den auszuziehen, dass man keine Hände braucht. Und dann direkt schon so ein grauen Staubdreckfleck hinten an der Ferse von dem einen Schuh. Das ist normal. Habe ich direkt hinbekommen. Vor allem so staubig, wie es ist. Ja, ich glaube auch, die Schuhe sind zu weiß aktuell. Ich glaube, die müssen so einen generellen leichten Schmutzfilm abbekommen, der dann sich gleichmäßig verteilt und dann passt es schon wieder. Jetzt sind sie so weiß, keine Ahnung, ob ich ein T-Shirt habe, das so weiß ist, wie die Schuhe sind. Die kommen mir ein bisschen zu weiß vor. Okay. Lustig. Ich habe gedacht, das sind auch die einzigen, wo ich da gedacht habe, die gefallen mir einigermaßen. Deswegen habe ich die mal eingepackt für 30 Euro. Alter, Schnapper. Richtiger Schnapper. Ja, dann machst du nichts falsch. War, glaube der halbe Preis oder so. Ja, also mega. Ich finde das bei Schuhen schon krass. Ja. Ich habe auch mal Schuhe gekauft für 30 Euro, die eigentlich 100 gekostet haben, aber die waren halt in Größe 47 und Viertel. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, schlupf halt mal rein. Für 30 Euro kannst du nichts falsch machen. Und es war so akzeptabel, dass ich dachte, ja, okay, komm, für 30 Euro machst du nichts, hey. Ja. Ja, habe ich sie genommen, für 30 Euro. Aber war dann okay, oder hast du dich im Nachhinein drüber geärgert, dass es die falsche Größe war? Absolut die richtige Entscheidung. Ja, ich habe auch ein paar Schuhe, aber das sind so Arbeitsschuhe, die hat mir ein Kollege verkauft und die sind mir auch, glaube ich, 1 oder 2 Nummern auf jeden Fall zu groß. Dafür, dass ich die nicht oft anhabe, geht's, aber wären das jetzt Schuhe, die ich jeden Tag tragen würde, dann würde es mich, glaube ich, doch aufregen, dass ich mich da so ein bisschen hab beläpschen lassen, wenn man das so will. Also der hat mich nicht preislich verarscht oder sowas, aber ich hätte sie eigentlich nicht gebraucht. Ich hätte sie besser einfach in meiner Größe gehabt, wenn ich sie überhaupt gebraucht hätte. Okay. Naja, so ist das halt im Shoppen. Guter Klamotten-Talk. Ich bin echt gar kein Klamottentyp eigentlich. Aber wenn ich in Robbenheim bin, dann geht's halt rund. Und dann muss es aber auch für eine Weile halten. Ja, natürlich. Ich habe gemerkt, die T-Shirts, wo ich da gekauft habe, die ziehe ich halt dann sehr gern an. Vor allem so einzelne von denen. Und die sind zum Teil gerade hinten am Hals, da ist ja immer so ein Etikett drin. Und da ist das einfach komplett aufgerissen gewesen. Und dann ist das halt immer größer geworden, das Loch, bis... Ich hätte es noch weiter sogar, wie wir gesagt, das darfst du auf keinen Fall mehr anziehen. Und dann musste ich es halt leider aussortieren und direkt wieder ersetzen durch Neues. Sehr gut, sehr gut. Goodie, goodie. Also. Ich würde sagen, kommen wir zur großen Kategorie der Folge, oder? Ja, so, das ist mal wieder soweit. Ja. Neuer Monat, neues Album. So war wieder soweit. Ja, Freitag war's. Ich habe schon gemerkt, dass das Album dich ein bisschen gepackt hat, als du ins Treppenhaus hochgesteppt bist und so eine kleine Melodie aus dem Album vor dich hingepfiffen hast. Ja, es geht halt irgendwie in den Kopf rein. So. Ja, wir hatten das Album Could We Be More von Kokoroko. Das ist das erste Album von der Band, obwohl es die, glaube ich, schon seit 2014 oder 16 oder so. Das scheint schon ewig, ja. Ja, Fangen wir ganz klassisch an, oder? Ganz klassisch, ja. Wie immer stelle ich schon das Cover vor. Und zwar ist es dieses Mal sehr symmetrisch, was mir richtig gut gefällt. Der Strecken von jeder Seite des Covers streckt eine dunkelhäutige Hand hervor. Es ist die linke Hand jedes Mal. Und ist das sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ja, aber das von rechts ist doch eine rechte Hand. Ja, okay. Ja, okay, aber das ist ja die einzige. Nee, das die, von oben okay, auch. Die von rechts und die von oben ist eine rechte Hand und die von unten und von links ist eine linke Hand. So, jetzt haben wir es. Und die strecken sich so in die Mitte in das Cover rein. Da gibt es auch so ein Motivationsbild, wo so vier Hände sind und die packen sich gegenseitig so am Handgelenk. Ja. Und dann geht es quasi immer so ums Eck so. Habe ich auch schon als Albumcover gesehen. Das hat mich das erinnert. Genau. Ja. Für die Leute, die es jetzt wissen, was ich meine. Aber die berühren sich nicht, die Hände. Nee, die berühren sich ganz sicher nicht. Und im Hintergrund ist wie so ein Himmel, der gezeichnet ist. Ziemlich helles Blau mit so leichten Schattierungen, wie so leichte Schleierwolken. Das ist eigentlich ziemlich schön. Und dann gibt es noch, die Hände erstrecken sich aus so einem Art Vogelnest, würde ich jetzt mal sagen. Es sieht nämlich ein bisschen aus wie ein Nest aus so Gestrüpp und dann so weiße, ich würde sagen, das sind Federn oder Blumenblüten. Da streckt sich diese Hand so hervor, oder sehe ich das falsch? Ja, ich hätte vermutet, das ist einfach so ein crazy afrikanisches Kostüm und das ist der Ärmel von einem Kostüm. Aber wenn der Ärmel schon so massiv und aufgeplustert aussieht, dann will ich gar nicht wissen, wie das restliche Kostüm aussieht. Ja, ich finde, es sieht aber ein bisschen aus wie ein Vogelnest. Ja. So sieht es irgendwie aus und dann strecken die sich alle so in die Mitte rein. Ja, das Verrückte war, wir wollten das Album ja eigentlich gar nicht nehmen. Wir wollten es gar nicht nehmen. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben eigentlich gecallt, dass wir vom Agayon ein Album anhören. Und da habe ich vorher auch gedacht, ich guck mal, ob das mittlerweile jetzt schon raus ist oder was da los ist mit dem Agayon. Aber ist bis halt zum heutigen Tag kam da nichts raus. Also unverändert seine Releases. Ich habe geguckt, ob man das vielleicht als Mixtape irgendwo runterladen muss, was aber komisch ist, weil die andere Musik, die er hat, hat er auch auf Spotify und Co. veröffentlicht, dann wäre es komisch, wenn er sein Debütalbum nicht einfach auch auf die ganzen Streaming-Plattformen packt. Und naja, aber der Agayon ist ein Deutscher aus Hamburg. Ja, ich weiß. Und ich habe auch verrückterweise, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe eine Bewertung gelesen, eine Albumbewertung zu dem Album, was theoretisch rauskommen hätte sollen. Ja, ich habe auch nirgends gefunden, was jetzt los ist mit dem Ding. Also, weil keine Ahnung. Das Album muss es ja geben, weil Leute, die das bewerten, kriegen es ja vorab, damit sie ein Review schreiben können. Aber dann gibt es doch nicht, weil es dann veröffentlicht wurde. Und ich war auf seinem Twitter-Account oder so oder auf seinem Instagram, da war auch irgendwie nichts zu sehen oder eine Entschuldigung oder irgendwas. Auch, ja. Also man weiß, es ist auf jeden Fall verschollen, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem dann ein Album gefunden. War eh eins von den zwei, wo wir uns dafür entschieden haben. Oder wo zur Entscheidung standen. Deswegen ist halt jetzt das andere. Ist halt in die Jazz-Richtung gegangen, ne? In die sehr jazzige Jazz-Richtung. Ich habe aufgeschrieben. Ich habe Drum Jazz geschrieben. Drum Jazz. Drum Jazz. Afrobeat ist, glaube ich, so. Also sehr viele afrikanische Einflüsse. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es viele Percussions sind, obwohl es, glaube ich, nur einfach ein Schlagzeuger und ein Percussionist ist. Aber es reicht ja, wenn der in dem einen Lied die Trommel und die Trommel spielt und es dann halt immer so ein bisschen abwechselt und dann sehr viele verschiedene Einflüsse reinbringt, dass es die Lieder ein bisschen abwechselt. Ja, fand ich mega geil. So unterschiedliche Trommeln ist schon richtig crazy. Und da gibt es ja auch extra zwei Lieder in dem Album, wo nur so kurze Percussion-Drum-Solos sind. Ist das aufgefallen? Nee, ich glaube nicht. Was? Wie kann dir das nicht auffallen? Ja. Das ist Blue Rope Part 1 oder Part I. Und ganz zum Schluss gibt es Blue Rope Part Doppel-I. Ah, okay. Aber nee, ist mir nicht aufgefallen. Das sind zwei so 20-sekündige Drum-Solos. Das ist mega geil. Wahrscheinlich ist mir nie aufgefallen, weil ich hatte generell ein Problem bei dem Album, mir irgendwie Lieder zu merken, weil sehr viele Lieder einfach gar keinen Text oder gar keinen Gesang haben und meistens schnappt man über den Gesang, so wie bei beim Krimisheim-Album war es ja einfach, da war der Liedtext immer, oder der Liedtitel immer irgendwo in den Text drin, oder meistens ist er irgendwo im Refrain drin. Ja, beim Grimm-Netzer. Beim Grimm-Netzer, aber da konnte man sich trotzdem sehr gut merken, welche, was für Lieder das sind. Aber hier, dadurch, dass der Gesang einfach fehlt, musste man schon immer genau hingucken, was ist das für ein Lied und was passiert da, damit man sich das einigermaßen merken kann. Deswegen ist mir vielleicht aus dem Grund nicht aufgefallen, aber muss ich mir im Nachhinein nochmal, wenn du das jetzt sagst, genau anhören. Blue Rope Part 1 oder Part E ist einfach 37 Sekunden lang, ist einfach nur so irgendwelche Drums, die so in so ein Beat spielen. Ist eigentlich ganz lustig. Ja, es gibt, glaube ich, ein paar Lieder, die ein bisschen kürzer sind. Ich glaube, das Reprise-Lied und das Interlude-Lied, gut, das sagt ja der Name schon, die sind, glaube ich, auch alle unter einer Minute und nur irgendwelche Lieder Übergänge machen oder Lieder einleiten oder wieder ausblenden. Oder das Outro ist, glaube ich, auch kurz. Das Outro ist auch so, das tut auch irgendwas. Das tut, glaube ich, das Lied davor nochmal. Ja, genau. Da kommt einfach genau dasselbe, glaube ich, nochmal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was glaubst du, wie viele Leute in der Band sind? Ah, ich habe es nicht gesehen. Ich habe sie gegoogelt, also ich habe es auch nicht rausgehört. Ja. Aber dadurch, dass das Cover 4 Hände hat, sage ich 4. Aber das wird wahrscheinlich falsch sein. Es sind viel mehr Leute. Okay. Es sind doppelt so viele, es sind 8 Leute. Ja, allein schon die Bläser sind, glaube ich, einfach 4 Leute. Oder sind die zu dritt? Also auf jeden Fall die Lead- oder die Bandleaderin ist die Trompete spielt. Das ist alles, was ich so an Infos. Generell der Wikipedia-Artikel zu der Band ist sehr kurz gehalten. Ja. Aber sie wurden irgendwann mal als... für irgendwas wurden sie nominiert und bei irgendwelchen Awards haben sie die musikalische Begleitung gemacht. Und es wurde gesagt von The Guardian, das ist eine Band, die man im Auge behalten sollte oder sowas. Oder eigentlich okay. Im Ohr. Ja, wenn man das Spotify Kokoroko-Seite aufmacht, dann sieht man auch die ganzen Leute. Hast du schon mal gesehen, das Bild? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hier ist ein anderes, ich weiß nicht, Apple Music ist das gleiche. Das ist ein anderes Bild. Oh, ist sogar ein anderes. Ja, die sehen alle ziemlich chillig aus. Ja, die sehen richtige Homies aus. Ja, es sieht auch aus wie so afrikanische, ich sag jetzt mal Bushmusik. Ja, so irgendwie. Die sich hinsetzen so im Kreis und so einen Trommelkreis öffnen, ist schon geil. Ein Trommelkreis. Das sagt man doch so. Die haben anscheinend aus der Gegend, wo sie gekommen sind, was ich jetzt nicht mehr weiß genau. Ich glaube, die wohnen in England. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich sag nichts. Die wohnen irgendwo. Auf jeden Fall, da haben sie ein bisschen so... sie waren unzufrieden mit der Musik, die es gab, weil die zu wenig afrikanische Einflüsse hat. Und deswegen haben sie gesagt, sie machen jetzt Musik. Da ist es ein bisschen präsenter. Und da ist jetzt das Album entstanden. Sollen wir mal auf die einzelnen Lieder eingehen? Können wir. Was ist das erste Lied, was dir ins Auge gefallen ist? Oder was dir irgendwie ein bisschen... eine Melodie ins Ohr verpasst hat oder so. Kannst du ja schon fast denken, ich bin vorhin pfeifend damit reingelaufen. Aber welches Lied war das? Ich hab's jetzt glaube nicht. Das war Eva Ino. Ah, okay. Ja. Okay, das habe ich sogar gar nicht aufgeschrieben, glaube ich. Ich dachte, das habe ich. Das ist wahrscheinlich sogar mit von eins meinen Favs. Okay. Ja, genau so ist es. Oder was hast du dir denn aufgeschrieben? Das erste Lied, was mir besonders gut aufgefallen ist, war We Give Thanks, heißt es, glaube ich. Ja, das 7. Lied. Mhm. Hab ich auch mal. Hast du auch mal gehört? Hab ich auch mal gehört. Ich glaube, da war es so auch das Ding, da habe ich gedacht, das Lied und das danach, ich glaube, das danach ist das erste Lied, das heißt These Good Times, wo ich gedacht habe, das ist das erste Lied, wo gesungen wird, wo zumindest, es kommt, glaube ich, davor eins, ich glaube sogar, habe ich jetzt, glaube ich, auch aufgeschrieben. Das D-Day-O, der vercheckte Name, das 5. Lied. Aber das sind nur so, zumindest Worte, die man nicht versteht. Also keine englischen Lyrics oder irgendwie wiederkehrende Sätze oder so. Das klingt auch so ein bisschen afrikanisch, wie wenn die immer nur so ein, zwei Wörter oder sowas dann einstreuen und vor sich hin singen. Aber These Good Times war für mich das erste Lied, wo quasi... wie wenn da irgendeine Story erzählt wird. Ich habe keine Ahnung, was es bei dem Lied geht. Und dann habe ich auch, wenn ich das Album dann angespielt habe, habe ich quasi immer vom 7. Lied an dann gehört und dann das Album durchlaufen lassen und wieder auf Schleife und von vorne. Ja, ja, ich habe da wahrscheinlich nicht mein Ranking. Ja, ganz anders wie meins. Eva Ino ist schon ein Banger. Ja. Ist auf jeden Fall mega eingängig. Es gibt immer so in verschiedenen, ich sag jetzt mal Refrains oder in diesen in diesen Trompetenparts und Bläserparts gibt es immer so kurze, knackige Melodien, die dir einfach so in den Kopf gehen. Ja, es gibt, ich finde, die Lieder wechseln sich ab zwischen die Trompeten oder, ich glaube nur eine Trompete, die Bläser spielen quasi zusammen. Jeder spielt einen Ton und zusammen ergibt sich ein Akkord. Oder es gibt dieses, die spielen so genau so. Entweder machst du das eine oder das andere und je nachdem sind die Bläser im Vordergrund oder sie unterstreichen das und dann kommt halt ein Schlagzeug oder eine Gitarre oder sowas, die irgendwas vor sich hin dudelt. Ja, aber wenn es jetzt nach dem Ranking gehen würde, da würde ich glaube schon Eva Ino auf 1 und dann irgendeins von diesen Drumparts, weil das fand ich schon irgendwie killer. Da sind wir, glaube ich, dieses Mal sehr unterschiedlich unterwegs, weil die Drumparts, also ich weiß, dass die ersten 3 Lieder alle komplett solide sind, außer dass beim ersten Lied das Schlagzeug komplett dumpf klingt. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, es klingt dadurch ein bisschen scheißiger und bei den anderen Liedern ist es auch nicht so. Also weiß nicht, was sie sich dadurch gedacht haben. Aber insgesamt sind die 3 Lieder eigentlich ein guter Einstieg in das Album und sagt auch direkt, was da passiert. Also da kommt dann jetzt nicht was komplett verrückt anderes und die geben halt gerade so diesen Umriss von dem Album so. Weißt du, wie ich meine? Ja, ganz genau. Okay. Gab es ein Lied, das du scheiße fandest? Ich glaube nicht. Es hat sich alles ziemlich ähnlich angehört, fand ich. Also was heißt ziemlich ähnlich, aber jazzig halt. Mhm. Ja. Aber wirklich scheiße, kann ich das jetzt nicht sagen. Ja, mir ist nur bei einem Lied, beim War Dance, das Lied, das quasi von der Reprise eingeleitet wird und noch ein Interlude hat, wo, glaube ich, gleiche Teile von dem War Dance-Lied nochmal aufgefasst werden. Da fängt bei, also es fängt erstmal an wie das Starsky und Hutch-Intro. Kennst du das? Ich glaube nicht. Ich habe auch die Serie nie gesehen, aber ich hatte es mal als Computerspiel und fand es geil. Und da kam halt am Anfang immer das Lied. Deswegen glaube ich zu denken, dass es ähnlich klingt. Aber da kommt ab Minute 2 kommt eine Trompete. Die kommt, glaube ich, erst normal und nachher nochmal mit so einem Effekt. Und am Anfang spielt sie noch die Töne, wie man denkt, dass sie in der Tonart drin sind. Und dann spielt sie auf einmal Töne, wo ich sage, nee, das ist ganz sicher nicht da drin. Ich weiß, dass man im Jazz das macht. Man lernt es auch beim Gitarrespielen, dass man einen falschen Ton, der eigentlich nicht in der Tonart ist, in der man gerade spielt, dass man den spielen kann und den sogar so in den Vordergrund rückt, dass man, wenn man den dann ein paar Mal spielt, dass man irgendwann denkt, der würde da sogar reinpassen. Das ist so ganz verrückt. Bei Jazz geht es halt irgendwie. Aber da hat es mich vor allem bei den ersten paar Malen, fand ich es ein bisschen anstrengend, das Lied. Danach kommt, glaube ich, noch ein Gitarren-Solo. Also ich glaube, ein richtig langes Lied geht, glaube ich, 5 Minuten oder sowas. Und da hätte ich dann gesagt, ja, weiß ich nicht, da hätte man auch ein bisschen dezenter das lassen können, aber ist halt Jazz, deswegen, die machen, was sie wollen. Und kann man den, glaube ich, auch nicht verüben. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, oh krass, da spielst du einfach ein Cis in der und der Tonart. Und ja, ihr habt gar keine Ahnung, was da abgeht, aber also ich denke, es gibt Leute, die es bestimmt feiern, aber ich fand es eher störend da. Ich mag es, wenn es irgendwie zusammenpasst. Ich bleibe da lieber in dem Raster drin, was die Musik vorgibt. Ja, klingt, als hättest du das ziemlich viel geballert. Nee, geht eigentlich. Okay. Ich habe, glaube, am Montag oder Dienstag erst angefangen, das zu hören, weil dann, ich hatte während der Montage keine Zeit. Eigentlich wäre theoretisch, glaube ich, fast 1,5 Wochen Zeit gewesen, es zu hören. Für uns. Ja, ziemlich. Oder sogar nur eine Woche für uns, weil wir heute aufnehmen, ist egal. Eigentlich mehr Zeit, sonst haben wir meistens nur eine halbe Woche oder sowas, weil ja das Album meistens freitags rauskommt und wir dann mittwochs aufnehmen. Habe ich eigentlich gedacht, ja, ganz entspannt und so weiter, aber dann habe ich doch gemerkt, oh scheiße, am Mittwoch müssen wir schon aufnehmen, bis dahin muss ich das Ding gehört haben. Aber dann habe ich es wirklich sehr exzessiv gehört und hatte zum Glück auch Zeit nebenher, das anzuhören und Ja. Es hat mich ein bisschen erinnert an so Hotel-Lobby-Fahrspülmucke. Manchmal, ja. Würde ich auch sagen. Es ist generell eigentlich ganz cool, dass wir vielleicht wäre das andere Album, das Argayon-Album, wo man nicht weiß, wo es ist oder ob es jemals kommen wird. Vielleicht wäre das zu nah an den Sachen gewesen, die wir bereits gehört haben. Und das war jetzt was, wo in eine Richtung geht, wo wir uns noch gar nicht angehört haben. Deswegen fand ich es eigentlich auch ganz cool. Ja, Gibt es noch was zu sagen zum Album? Ja, wir müssten es skalieren. Wir müssten es auf jeden Fall skalieren. Aber das, da tue ich mich jetzt echt richtig schwer. Ja, ich weil man muss, auch. Man muss für das Album auf jeden Fall, man muss Bock drauf haben. Ich glaube, wenn ich jetzt zu jemandem gehen würde und sagen, ja, hört ihr, wenn ich jetzt für mich beschließe, was das beste Lied ist, also würde ich glaube sogar sagen, dass es We Give Thanks ist für mich, und sag, ja, hör dir das an, das ist cool, das ist was ganz anderes und so, dann glaube ich nicht, dass wenn die Person sich das anhört, dass sie dann aussagt, okay, das ist cool, weil ich glaube, du musst da schon irgendwie so ein bisschen in der Stimmung sein oder ein bisschen offen dafür sein. Also es, man tut sich, glaube nicht so leicht, aber an sich hört sich das Album auch ganz gut durch, dann wenn man mal dafür bereit ist oder sich die Zeit nimmt oder keine Ahnung. Ja, schon. Also so als Nebenher-Mucke auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr aber willkommen. Jetzt skalieren. Aber Skala, das ist halt so mittendrin. Vor allem ist die Carsten Kruse Skala so riesig. Ja. Ja, mittendrin ist, glaube ich, ganz gut angesiedelt. Wenn ich jetzt mal eine Zahl sagen müsste, dann wären es vielleicht 636.036. Okay. Okay, wow. Ich bin ein bisschen tiefer als du. Ich habe auch eine 5 von. Ich bin bei 567.301. Stark. So. Aber insgesamt bleibt es drin oder wirfst du wieder raus? Ja, es gibt, glaube ich, ein paar Lieder, die ich drin lasse. Einzelne Lieder. Vor allem hätte ich Bock, dass irgendwann zwischen irgendwelchen Hip-Hop und irgendwelchen Bangern einfach so getrommelt wird. Hätte ich Bock drauf. So 20 Sekunden, bumm, tschka, bumm. Ich bin auch mega gespannt, geil. Weil die Lieder wirklich auch zu gar nichts passen. Ich habe ja meine Daily Driver Playlist und da passen die gar nicht rein eigentlich. Aber ich habe trotzdem, ich glaube, 3 Lieder da mittlerweile reingepackt. Und da bin ich auch mal gespannt, ob wenn die dann kommen, ob ich dann selber irgendwie so abgeschreckt bin davon oder ob sich das dann doch ganz gut hört. Also ich habe dadurch, dass ich jetzt das Album sehr exzessiv gehört habe und nicht mit meinen normalen Liedern weitergemacht habe, habe ich so nicht ausprobiert, wie es wird, aber ich bin mal gespannt. Ich hätte noch schön was zum Grimm. Und zwar habe ich ein paar Lieder im Auto gehört und ich habe das Album nochmal gehört und bin dann mit Paul ins Training gefahren und hat er gesagt, hä? Und sowas hörst du und sowas gefällt dir. Ich so, Alter, du musst dir einfach das ganze Album geben und das kickt dann schon, aber er wollte halt einfach nicht. Ich habe auch in letzter Zeit häufig das Album einfach so, weil ich auch irgendwelche Lieder im Ohr hatte oder einfach richtig Bock auf das Album hatte, dann einfach von vorne auf Play und dann einfach so lange hören, wie ich Zeit hatte, Musik zu hören, weil es echt hart bockt, das Album. Aber da glaube ich auch, es ist so, wenn du so ein einzelnes Lied irgendjemandem schickst und sagst, ja, hör dir das mal an, das ist ganz coole Musik, so auch ein bisschen anders wie das sonst, was gerade so im Deutschrap rumwuselt, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, schade, wenn Leute dann so ein bisschen abgeschreckt sind, weil es anders ist, oder? Ja, aber es ging aber auch los mit 30 Männern im Club. Ja, das war auch das ein schlechter Einstieg. Schwieriger Einstieg, ja. Ja, okay. Und damit Ende. Ja, du prahlst immer so mit deiner vollen Liste. Welche volle Liste? Ach so. Mit deiner Erinnerungen, der Schützenliste. Ich habe da noch ein Highlight mal aufgeschrieben. Oh, geil. Wo jetzt schon eine gute Weile her ist, weil es einfach, weil die letzten Folgen auch ziemlich vollgepackt waren mit Sachen. Ja. Und da war ich beim Einkaufen, beim Kaufland meines Vertrauens. Und dann habe ich ganz normal meine Einkäufe erledigt, ging dann auch relativ schnell da dafür, dass der Laden so groß ist. Dann habe ich meinen Einkauf ans Auto gebracht, alles ausgeladen. Und dann ist ja immer so, dass man den Wagen, man holt ihn ja nicht direkt vorne, wo man, da bringt man dann zurück, aber vorne ist ja näher am Eingang und dann bringt man den ja zu einem anderen Einkaufswagen-Sammelort. Weil die Leute faul sind, nicht wieder bis zum Eingang laufen wollen, hat sich Kaufland gedacht, ja, dann machen wir einen zweiten. Oder ich glaube, andere Läden machen das auch, oder macht das nur Kaufland? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, auf jeden Fall gibt es ja dann da, ich glaube, da gab es sogar 5 oder 6 Einkaufswagenschlangen. Und dann gab es eine Lücke und dann habe ich meinen Wagen genau da reingestellt und dann waren alle direkt bündig. Ja, und das habe ich noch nie erlebt vorher. Und ich habe mich so gut gefühlt. Ich hatte echt ein Grinsen im Gesicht und habe gedacht, oh ja, das ist cool. Ja. Und habe es direkt aufgeschrieben. Ihr weiß ja, wieso man das macht. Wieso? Das ist ja auch kein weiter Weg eigentlich. So riesig ist der Parkplatz auch wieder nicht. Boah, man hat so keinen Bock, den Einkaufswagen wieder da vorne hinzukarren. Also, und deswegen gibt es nachher extra eine Person, die ganzen Einkaufswagen da, die schon bis auf die andere Seite auf den Parkplatz ragen, nehmen müssen. Weil es gibt ja immer Leute, die, weiß nicht, ich tue immer gucken, dass ich es in das weiteste hinten reinbringe, damit das sich ein bisschen ausgleicht, damit Autos auch noch vorbeifahren können. Aber es gibt halt danach eine Person, weil halt alle faul sind. Also ich habe mir ja da auch hingestellt, ich bin auch nicht nach vorne gefahren. Aber dann gibt es extra Leute, die müssen es dann wieder da nehmen und wieder auf die andere Seite rüberkarren, einfach weil Leute zu faul sind. Ja, man müsste eigentlich immer da parken, wo direkt so ein Einkaufswagen-Sammelort ist. Ja, und man müsste den auch von da nehmen und da wieder hinbringen. Ja, genau, dann nimmt man ja eigentlich auch von da. Nee, man nimmt den direkt am Eingang, weil da, sonst müssten wir mit den Wagen von dort bis vor zum Eingang laufen. Das ist genau das Gleiche. Also eigentlich wäre es richtiger, den direkt da zu nehmen und da wieder zurückzubringen, dass das alles ausgeglichen bleibt. Oder man nimmt den am Eingang, aber bringt ihn dann auch da wieder zurück. Aber dann wäre vielleicht auf lange Sicht eine bestimmte Person arbeitslos. Ich weiß es nicht. Ja, auch nicht schlecht. Dann lieber Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Dann lieber Leute Einkaufswagen durch die Gegend schieben lassen. Ja. Gute Beobachtung. Aber das hätte mir auch gefallen, hätte ich die Einkaufswagen bin nicht hingestellt. Ich hoffe, das passiert mir nochmal. Das war ein richtig gutes Gefühl. Ich war auch mal einkaufen und dann war ich gerade so dabei, so einen Wagen zu holen. Und dann war ich auf dem Weg zum Wagensammelort. Und dann ist mir eine Frau entgegengekommen, die hat einen leeren Wagen oder war auf dem Weg und hat gesagt, ja, ob ich denn ihren Wagen wollte. Ist ja eigentlich ganz normal, dass man dann sich dann so einen Euro austauscht oder sowas. Weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich bin immer froh, dass mich das niemand fragt, weil ich mag das nicht. Ich tue den schon gern wieder so anschließen und meinen Euro rausnehmen. Ja, aber die hat gesagt, ja, ey, hier können sie haben, ist eh nur so ein Einweg-Chip drin. Hatte ich so einen Chip. Der liegt jetzt immer im Auto, damit gehe ich jetzt immer einkaufen. Jetzt habe ich so einen Gratis-Chip von der bekommen. Mega geil. Ich glaube, man kann auch diese Chips einfach, wenn man die schnell rein und wieder rauszieht. Gerade checken müssen, ob der Thermomix schon gerade darum macht. Ich glaube, der ist wieder abgestürzt. Die Chips, wenn man die schnell rein und wieder rauszieht, dann kann man, dann hat man auch wieder in der Hand, dann bleibt er nicht drin, aber trotzdem ist der Stecker draußen. Ich glaube, da gibt es einen Trick, aber... Was soll ich dir in einem Lifehack sagen? Wenn du einen runden Schlüssel hast, also mit einem runden Kopf, den kannst du auch benutzen und den kannst du auch wieder rausziehen. Weil der, glaube ich, nicht so fett ist, oder? Ja, der ist schmäler, der wird nicht sauber geklemmt und das ist auch Absicht, glaube ich. Ich hatte einmal auch Probleme, irgendeinen Wagen rauszuholen. Dann war da gerade dieser eine Typ, der die Wägen umeinander schiebt und der hatte auch so ein Teil in der Hand, das hatte so einen Griff, dass man es auch an Schlüssel anhängen kann und vorne auch so ein rundes Ding, eigentlich wie diese Plastikchips, wo man manchmal ausgeteilt bekommt und der hat es auch rein und wieder rausgezogen und dann hatte ich den Wagen auch so. Nice. Ja. Kannst du ihn eigentlich mitnehmen, oder? Dann. Gehört mir ja dann. Ja. Habe ich ja quasi gekauft, die Dinger. Das habe ich früher als Kind wirklich gedacht, dass das quasi der Preis ist für den Wagen und dann gehört er einem. Dann kannst du dir rausholen, was du zahlst. 50 Cent, 1 Euro oder 2. Richtig ehrenhaft, dass die einem die Entscheidung sogar lassen, wie viel man zahlen will dafür. Gut. Ich glaube, wir haben es wieder mal geschafft. Wir haben es wieder geschafft, an der Stelle nochmal zu erwähnen, was wir schon am Anfang von der Folge gesagt haben. Die nächsten paar Folgen fallen leider aus. Wir wollen es nicht festlegen. Theoretisch ist ein knapper Monat, aber praktisch weiß man auch nie, was dazwischen kommt. Deswegen hört euch einfach alte Folgen an oder hört einfach irgendeinen anderen Podcast. Gibt es gerade genug auf der Plattform eures Vertrauens? Oder hört uns auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Oder wenn ihr uns bisher auf Spotify gehört habt, hört uns auf Apple Podcasts oder auf Deezer und jeweils andersrum, damit sich die Klicks gleichmäßig verteilen. Das und lasst, auch ganz cool. Lasst auch eine Bewertung da. Bewertung, Likes, ja, Pie Emoji. Ganz wichtig. Und folgt uns auf Instagram, Carstens und Crusoe. Da kommt nämlich der krasse Shit. Mhm. Aber wieder zu dieser Folge. Ansonsten, hast du noch was? Nee, Leute, trinkt genug. Trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig. Und hoffentlich habt ihr auch das Glück, jetzt eine Runde Urlaub machen zu können, so wie wir. Deswegen genießt euren Urlaub, wenn ihr einen habt. Und wenn nicht, genießt trotzdem die Zeit. Wetter wird scheinbar jetzt ein bisschen erträglicher wie die letzten Tage. Das heißt, ihr müsst euch nicht in der dunklen Wohnung verstecken. Ja, genießt die Zeit, macht's gut. Bis irgendwann, wenn wir wieder da sind, ihr kriegt's schon mit. Wenn es wieder heißt, Carsten Crusoe, Folge 82. Folge 82 wartet dann auf euch. Macht's gut, ciao. Tschüss.